Summertime. Und ein Wochenende vor der Love Parade. We'll be right back. by Club Night. Summertime, it's when fate. Mittlerweile ist es 21:30 Uhr. Hier ist HR3 mit dem Radioservice Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Edersee-Randstraße ist Höhe der Sperrmauer nach Unfall gesperrt. We'll be right back. Midnight. Ja, heute Abend ist ja die Baustellenrave in Koblenz, wo ich glaube ab 2, 3 anfangen werde aufzulegen. Be there. We'll be right back. Mittlerweile ist es 22 Uhr. Hier ist die HR3 Club Night heute mit DJ Sven Fett. Und jetzt haben wir einen Radioservice. Und zwar Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Edersee-Randstraße ist Höhe der Sperrmauer nach Unfall gesperrt. We'll be right back.

Jason Fitch. Mittlerweile ist es 22:30 in der H3 Club Night, heute mit Sven Väth und aktuell ein Ergebnis von der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Nigeria und Argentinien, steht es auch ohne JJ Okocha 1:1. Und dann noch ein Radioservice von HR3 um 22:30, Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Edersee-Randstraße ist Höhe der Sperrmauer nach Unfall gesperrt. We'll be right back. We'll be right back. als wenn weht. Und morgen am 26.06. ab 14 Uhr findet eine Party statt, und die findet statt in Höchst, findet die statt. Die heißt nämlich Give 'em a House. Give 'em a House, und die ist halt Support zugunsten Wohnungssuchender. Und dabei ist Pascal Feus, Max Boon, Mario De Bellis, Niki Sprenger, Gregory und natürlich auch Svenchen. Und das geht bereits ab 14 Uhr los mit Grillout, mit Frankfurter Würstchen und Chili. Nee, ich meine Chillout und Grillout oder so. Also ab 14 Uhr Grillchill mit Alexander Zari, der wird ein bisschen auflegen. Und wir werden auch zum Kaffee und Kuchen antanzen, so ab 18 Uhr. Und ganz, ganz wichtig ist, das ist eine neue Location, Oscars Culture Dome, Windhorststraße 82, Frankfurt Höchst, neben dem Filmtheater Valentin. 20 D-Mark Eintritt und ein Welcome Drink. Prost. Mittlerweile 23 Uhr, HR3 mit einem Radioservice. Wir haben keine Meldung, aber wir haben vielleicht zu melden, dass bei der WM der Halbzeitstand zwischen Argentinien und Nigeria ist 2:1 für Argentinien. Thank you. well, where you were accepted was in spite of the fact that you were... Distortion, distortion. Handicapped can be overcome. There are many parts of the state that still continues in that attitude. People will say, well, you're... I remember real clearly a teacher saying, you're one of the brightest Native students I've had. And that was intended to be a compliment. Nächsten Samstag Love Parade. Ich werde am Freitag auf der Love to Love Party auflegen und am Samstag im Unity Bad. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Das ist ein altes Schwimmbad. Da lege ich auf mit dem Paul van Dyk und danach gibt es die After Hour in einem Park, Open Air. Und es ist auch am Schwimmbad, also es wird feucht. And that was intended to be a compliment. Eine Minute nach 11:30 in Boston steht es immer noch 2-1 für Argentinien. Und was haben wir zu melden? H3 Radioservice, nichts zu melden, keine Störungen. We'll be right back. Yeah.

Ja, nochmal zur Information, morgen Give 'em a House Party in Höchst. Mit den DJs Pascal Feos, Mario de Belles, Niki Sprenger, Grigori, Max Boon und natürlich Sven. Die Location, haben wir vorhin schon mal gesagt, das ist eine neue Location, findet statt. Oscar Culture Dome, Windhausstraße 82, Frankfurt Höchst, neben Filmtheater Valentin. Sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss. Der Pauli legt heute übrigens auch auf. Morgen früh um 7:30 oder so. Thank you.